27. Februar geht dann als erstes großes Fanal der Deutsche Reichstag in Flammen auf. Bei diesen Verbrechen wurde zunächst ein Mann festgenommen. Es handelt sich, wie Sie aus den Zeitungen wissen, um einen holländischen Kommunisten, der soeben von Russland zurückkam. Die Feststellungen der Polizei, die Feststellungen der Brandpolizei, die Feststellung der Baupolizei, die Feststellung des Gerichtschemikers, alles zusammen haben ergeben, dass an der Vorbereitung dieses Brandattentates sich mindestens 6 bis 8 Personen beteiligt haben müssen. Es war ganz unmöglich, dass eine Person allein die Massen an Brennmaterial hätte aufschichten können, die hierbei verwendet wurden.